Wärst du noch da, wenn ich nicht mehr dieser Rapper wär? Würdest du dann noch sagen, ich bin ein netter Kerl? Ja, wenn ich rausgehen würde und mich keiner kennt und an der Wohnzimmerwand kein Preis mehr hängt. Wenn ich kein Geld mehr hätte, um gut zu essen, für die Geschenke, sag, würdest du noch lächeln? Und ich wieder in die BVG steig, weil mein Geld nicht mehr für den Mercedes ausreicht. Wenn sich keine Platte mehr verkaufen würde und ich nichts mehr hätte, außer Würde, wärst du dann noch da, um mich aufzufangen? Wenn kein Arsch mehr fragt nach nem Autogramm, wenn sie mich hassen würden, aus irgendeinem Grund, hätte ich ihnen dann noch frei diesen einen Wunsch. Wenn ich ein Niemand wär, würde es sich zeigen, wahre Liebe erfährst du erst in schlechten Zeiten. Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du noch da, wenn ich keine Fans mehr hab und die Malediven tausch gegen Campingplatz? Kein Shop mehr in all den Boutiquen, trägst du sie nach Hause vom Aldi die Tüten? Würdest du noch da sein, wenn ich dir nichts bieten könnte außer meiner Liebe, wär das unser Ende? Keine Platin, American Express mehr. Sag mir, ob ich für dich dann immer noch perfekt wär. Würden wir dann immer noch so lachen? Ich mein vom Herzen, nie mehr erste Klasse. Wieder ganz normal aufstehen um 7, wieder auf die Baustelle rausgehen und frieren. Würdest du dann noch nachts für mich kochen? Oder wär unsere Liebe wie ein Glas dran zerbrochen? Wenn ich ein Niemand wär, würde es sie zeigen, wahre Liebe erfährst du erst in schlechten Zeiten. Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Irgendwann sind die schönen Tage gezählt und du merkst, wie die Jahre vergehen. Was bedeutet Glück und was bedeutet Lieben? Wann ist man zufrieden? Schau mir in die Augen, sie werden sich nicht ändern. Schau mit deinem Herzen und du erkennst dann, der größte Besitz eines Menschen ist nicht sein Besitz, sondern wie er dich liebt und beschützt. Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf? Wärst du immer noch da, wärst du immer noch hier, selbst wenn ich mal alles verliere. Bist du da, wenn mich keiner mehr hier kennt? Oder steh ich ganz allein hier und kämpf?